Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Liebe Geschwister, heute sind wir wieder dran mit Aqidah, weil wir hatten die letzten beiden Male Fiqh gemacht, um aufzuholen. Und jetzt haben wir aufgeholt, alhamdulillah. Und unsere Gewohnheit war es ja abwechselnd, das zu machen. Bevor wir aber anfangen, noch eine kleine Sache, liebe Geschwister. So ein kleiner so Ratschlag vielleicht in Bezug auf, wenn man mit Leuten diskutiert über irgendein Thema. Besonders natürlich den Islam. Und zwar, wenn du mit jemandem redest, dann ergeht es einem öfter so, dass man unbedingt natürlich der Person sagen möchte, der anderen Person erklären möchte, was der Islam sagt in irgendeiner Angelegenheit. Ob es Aqidah ist, ob es Fiqh ist, egal was es ist. Und dann denkt man manchmal, wenn man jetzt dieser Person nicht die Antwort gibt, die sie braucht, dann vielleicht denkt er, hat gegen einen die Diskussion gewonnen oder etwas ähnliches. Und die Wahrheit ist aber, jede Person, mit der du diskutierst, entweder er will die Wahrheit wissen oder er will die Wahrheit nicht wissen, diskutiert nur, weil er seinen eigenen Standpunkt verteidigen möchte. Wenn er nicht die Wahrheit wissen will und wenn er eigentlich nur diskutiert, um zu verteidigen, was er vom Islam gelernt hat und wie er aufgewachsen ist und so weiter und so fort, dann spar dir deine Zeit und spar dir deine Kraft und spar dir deine Worte und heb sie für etwas anderes auf. Wenn er wirklich die Wahrheit wissen will und du weißt sie nicht, dann ist es sehr gut, wenn du ihm sagst, pass auf, wenn du das und das wissen willst, dann komm, wir gehen zu dem Gelehrten so und so und wir fragen ihn darüber. Und dann wird er uns darüber, wa alaikum salam, inshallah, Auskunft geben. Und wenn er dann in dem Moment sagt und denkt, dass du ihm keine Antwort geben konntest, wem schadet es? Niemandem. Schadet eigentlich nur ihm selbst. Denn wenn du dich dazu zwingst, immer einen Gelehrten zu fragen in Sachen, in der dich der Gelehrte besser auskennt als du, dann passiert es dir nicht, dass du über den Islam etwas sagst, was falsch ist. Und wie gesagt, die andere Person, wenn sie wirklich die Wahrheit wissen will, dann wird sie auch mit dir gehen und wird sie selbst lesen und Bücher aufschlagen und recherchieren, um die Wahrheit zu erfahren. Ansonsten ist es also mehr oder weniger verschwendete Zeit. Wallahu a'lam. Und jetzt fangen wir an, inshallah, mit einem neuen Kapitel. Und zwar das neue Kapitel lautet, min al-imani billah, as-sabru ala aqdarillah. Zum Glauben an Allah gehört es, geduldig zu sein in Bezug auf diejenigen Dinge, die Allah bestimmt hat. Egal was Allah bestimmt hat, dass man damit geduldig ist. Überhaupt, liebe Geschwister, die Geduld, es gibt drei Arten von Geduld immer. Jedes Mal, wenn du Geduld ausübst, dann machst du das entweder, weil du dabei geduldig bist, eine Sache zu tun, die Allah von dir verlangt hat. Zum Beispiel hat Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt, deine Gebete zu verrichten. Und er hat dir auch verlangt von dir, dass du dabei geduldig bist. Und dass du nicht irgendwann mitten im Gebet sagst, ach, das dauert mir jetzt zu lang, ich mache jetzt was anderes, ja? Oder ich kürze das Gebet ab oder ähnliches, besonders wenn du natürlich in der Gemeinschaft betest. Und Allah sagt im Koran, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Das heißt, befehle deiner Familie das Gebet und sei beharrlich darin. Und sei beharrlich darin. Das heißt, habe Geduld, während du ihnen diesen Befehl erteilst, dass du auch geduldig bist, denn vielleicht führen sie den Befehl nicht so aus, wie es eigentlich erwünscht ist. Das ist eine Geduld in Bezug auf, dass man das tut, was Allah von einem verlangt. Dabei ist man dabei geduldig ist. Ein anderes Beispiel ist, dass Allah sagte, inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Wir haben zu dir den Quran, oder wir haben auf dich den Quran abschnittweise herabgesandt. Fasbir li hukmi rabbik. Deswegen übe Geduld in Bezug auf das Urteil deines Herrn. Das heißt, wenn Allah von dir etwas verlangt hat im Quran zu tun, auch wenn es vielleicht dir schwer erscheinen mag, dann sei geduldig und versuch trotzdem das zu tun, was Allah von dir verlangt hat. Denn wir wissen, liebe Geschwister, das, was Allah subhanahu wa ta'ala vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verlangt hat, ist ja viel mehr, als dass er von jedem anderen Menschen irgendwie verlangt hat. Des Weiteren sagte er, subhanahu wa ta'ala, er gibt noch andere Beweise dafür. Aber damit wir verstehen, es gibt eine zweite Art von Geduld. Und zwar die zweite Art von Geduld bezieht sich darauf, dass man geduldig ist dabei, eine Sünde nicht zu tun. Zum Beispiel, der damals, ihr kennt ja Yusuf a.s. und die Geschichte mit dieser einen Frau, die ihn aufgerufen hat zu der Abscheulichkeit, und trotz ihres Statuses in der Gesellschaft, trotz ihres Reichtums und trotz ihres Aussehens hat er a.s. Geduld geübt und hat eben ihrem Ruf gefolgt, ja, und hat eben die Sünde nicht begangen. Und er hat gesagt, a.s., Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Mein Herr, das Gefängnis, eingesperrt zu sein, ist mir lieber als das, wozu sie mich aufrufen. Insofern hat er Geduld geübt, die Sünde nicht zu begehen. Das ist eine zweite Form von Geduld. Und die dritte Form von Geduld ist es, geduldig zu sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt hat. Beispiel dafür aus dem Koran: Allah sagte, فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Und zwar sagte er, subhanahu wa ta'ala, in Surat Al-Ahqaf, im letzten Vers, 35. Vers, sei nun standhaft, wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen, standhaft zu wahren, und wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Wünsche nichts gegen die Leute zu beschleunigen. Wünsche nicht, dass die Leute, die deine Da'wa zum Islam nicht folgen, dass Allah sie direkt bestraft. Das ist nicht deine Angelegenheit, sondern Allah hat bestimmt, wie sie vernichtet werden und ob sie überhaupt vernichtet werden. Deine Aufgabe ist es zu tun, und zwar diese Da'wa weiterzugeben, diesen Islam weiterzugeben, diesen Tabligh zu machen. Mehr nicht. Du sollst die Botschaft weitergeben. Aber du sollst damit zufrieden sein und einverstanden sein und geduldig damit sein, dass diese Leute dir eben nicht folgen werden, zum größten Teil. Ja. Das, liebe Geschwister, sind drei Arten von Geduld, und ein weiteres Beispiel für die zweite Art ist, als jemand gestorben war, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ließ er ihr ausrichten, dieser Frau ausrichten, murha fal tasbir wal tahtasib, sag ihr, also sinngemäß, befehle ihr, ordne ihr an, geduldig zu sein und die Belohnung bei Allah zu erhoffen. Für diese Geduld. Also für diese Geduld ist also hinzugefügt. Ja. Also gibt es drei Arten von Geduld. Der Gelehrte sagt, rahimahullah ta'ala, dass die beste Art von Geduld ist es, wenn man eine gute Sache tut, dabei geduldig zu sein. Das zum Beispiel dafür, ein Beispiel dafür, wenn man nachts betet und das auch anstrengend sein kann, aber man trotzdem geduldig dabei ist, dieses Gebet zu verrichten. Die zweitbeste Art von Geduld ist es, dass man eine Sünde nicht begeht. Obwohl jemand einen zu Haram aufruft, sagt man, nein, ich begehe die Sache nicht, und man ist geduldig. Wie lange? Man braucht wirklich nur geduldig sein, bis man gestorben ist. Das war's. Und danach für alle Ewigkeit wird man dafür belohnt. Dann die dritte Art von Geduld ist es, die wertvollste, ist, dass man geduldig ist, wenn Allah etwas bestimmt hat. Aber diese drei Arten von Geduld bedeuten nicht, dass immer die eine besser ist als die andere. Das bedeutet überhaupt nicht. Denn es kann sein, dass es für den Menschen viel schwieriger ist, eine Sünde zu unterlassen, wenn er zum Beispiel durch eine schöne Frau verführt wird, und niemand eigentlich ihn davon abhalten kann. Ja? Also er könnte die Sünde begehen und niemand sieht ihn außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, selbst wenn er die Sünde begehen würde, niemand wüsste davon Bescheid. Natürlich er außer und die Frau. Aber sonst kein anderer Mensch. Das heißt, nichts hält ihn davon ab, außer sein Taqwa, seine Gottesfurcht. Diese Geduld zu üben, kann schwieriger sein, als 100 Raka'at zu beten. Ja? Solch eine Person sagt vielleicht, so einer Situation kann ich nicht standhalten, aber wenn du von mir verlangst, jetzt von 1 bis 4 Uhr zu beten, 100 Raka'at zu verrichten, würde das für mich einfach sein. Aber das andere ist für mich zu schwierig. Ja. Genauso, manche Leute werden geprüft von Allah subhanahu wa ta'ala durch irgendeine Katastrophe, irgendein Unheil. Indem zum Beispiel jemand stirbt, den sie lieb haben, oder ein Freund, den sie gerne haben, oder irgendjemand, der einem teuer ist. Solche Leute, denen so etwas passiert, es kann sein, dass es ihm viel, viel schwieriger fällt, so eine, das ist auch wahrscheinlich bei den meisten so der Fall, dass es so einem viel schwieriger fällt, wenn man seinen eigenen Vater, seine eigene Mutter verliert, als dass man, wie gesagt, nochmal das gleiche Beispiel, 100 Raka'at betet. Ja? Und es kann sein, dass es umgekehrt ist. Es kann sein, manche Leute, ihnen fällt es sehr einfach, dass jemand gestorben ist aus ihrer Verwandtschaft, aber Gebet hält nicht mal aus, wenn der Imam einmal ein bisschen eine Minute länger liest als normal. Ja? Und insofern, auf der einen Seite, die verschiedenen Arten von Geduld sind zwar besser als die anderen, aber jetzt in der Praxis, für eine bestimmte Person, kann es sein, dass für ihn geduldig zu sein in Bezug auf die Bestimmung Allahs, das heißt, wenn jemand zum Beispiel stirbt oder etwas ähnliches, es kann für ihn mehr Belohnung bringen, als wenn er zum Beispiel viel fastet. Ja? Und Allah weiß am besten Bescheid. Das hängt also von den Menschen ab. So. Wenn wir davon sprechen, von den Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, und dass wir diesbezüglich geduldig sein müssen, dann gibt es zwei Dinge, die wir voneinander unterscheiden müssen. Erstens einmal, wenn Allah etwas bestimmt hat, wie zum Beispiel, dass dein Auto einfach kaputt geht, zum Beispiel. Und das war neu. Okay. So, dann musst du geduldig sein in dieser Angelegenheit und darfst natürlich auf keinen Fall zornig werden und sagen, was meine ich jetzt mit zornig werden? Ich meine damit, dass du sagst, oh Allah, warum hast du mir ausgerechnet das gemacht? Das wäre ein Zeichen von Unzufriedenheit. Das darfst du nicht. Das heißt, die Bestimmung Allahs, dass Allah das bestimmt hat, damit musst du geduldig sein. Und du musst auch geduldig sein, dass dein Auto kaputt ist. Das eine und das andere, beides musst du Geduld haben. Aber musst du mit dieser Sache zufrieden sein? Du musst zufrieden sein damit, was Allah bestimmt hat. Aber du darfst traurig sein diesbezüglich, dass dein Auto kaputt ist. Das sind zwei Dinge. Das heißt, das, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, seine Tat, mit der musst du zufrieden sein. Aber du musst nicht glücklich sein darüber und nicht zufrieden sein damit, glücklich nicht, aber du musst nicht zufrieden sein damit, dass eben in diesem Fall dein Auto kaputt ist. Insofern sehen wir, es gibt einen Unterschied zwischen diesen zwei Dingen. Und um diese Sache noch vielleicht näher zu verdeutlichen, machen wir ein zweites Beispiel. Wenn du eine Person siehst, die eine Sünde begeht, dann sollst du damit zufrieden sein, dass Allah bestimmt hat, dass es Menschen gibt, die eine Sünde begehen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt nichts, außer aus seiner Weisheit heraus, aus seiner Hikma. Das heißt, was Allah bestimmt, ist immer gut, auch wenn wir es vielleicht nicht als gut sehen. Aber gleichzeitig bist du unzufrieden damit und unglücklich darüber, dass diese Person eine Sünde begeht. Okay? Ich denke, diese zwei Sachen also lassen sich deutlich voneinander unterscheiden. Allah subhanahu, der Autor erwähnt jetzt eine Ayah aus dem Koran. Er sagte, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Und wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz recht. Und mit der Rechtleitung des Herzens, oder Entschuldigung, lesen wir erstmal den Abschnitt zu Ende. Also Allah sagte, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz recht. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Allah sagte, wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz recht. Alqama sagte, gemeint ist jemand, dem eine schlimme Sache widerfährt, ein Unglück widerfährt. Dann weiß er aber, dass es von Allah kommt und somit ist er zufrieden und ergibt sich. Und in Sahih Muslim ist überliefert über Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt zwei Dinge unter den Leuten, die sie in sich haben, in sich tragen und Kufr sind. Das Anfechten der Herkunft und die Totenklage. Erst einmal fangen wir mit dem Vers an, den Allah erwähnt hat. Wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz recht. Gemeint hier mit dem Glauben an Allah, logischerweise, wenn jemand an Allah glaubt, muss er auch glauben an den Koran. Wenn er wirklich an Allah glaubt. Denn Allah ist ja, wenn du sagst, du glaubst an Allah, was meinst du damit? Das heißt, du glaubst an Allahs Namen, seine Eigenschaften, an das, was Allah über sich selbst gesagt hat. Und wo befindet sich das? Im Koran. Ja. Und wenn du sagst, dass du an den Koran glaubst, da gibt es also viele Dinge, an die du automatisch glauben musst. Und dazu gehört, und das ist hier gemeint, an Al-Qada und Al-Qadar. Eben an die göttliche Vorherbestimmung zu glauben. Deswegen die Eier, und wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz recht. Gemeint ist, und wer an Allahs Bestimmung glaubt, dem leitet er sein Herz recht. Das ist also eine, das heißt nicht, dass nur gemeint ist, wer an Allahs Bestimmung glaubt, dem leitet er sein Herz recht. Nein, auch wer an Allah glaubt, dem leitet auch sein Herz recht. Logisch. Nur, das eine ergibt sich automatisch aus dem anderen. Ich kann nicht an Allah glauben, und gleichzeitig glaube ich nicht an die göttliche Vorherbestimmung. Das heißt, mein Glaube an Allah ist nicht vollkommen. Okay? Und wenn man im Tafsir einen Vers auslegt, gemäß einer Bedeutung, die die Ayah beinhaltet, heißt es nicht, dass die anderen Bedeutungen falsch sind, sondern diese eine Bedeutung ist auf jeden Fall richtig. Wenn Allah einem sein Herz leitet, in diesem Fall, etwas, Allah bestimmt irgendetwas, was dich trifft, was dich eigentlich unglücklich macht. Und Allah leitet dein Herz dann recht, das bedeutet, dass dein Herz beruhigt ist. Also gemeint ist, dass dein Herz dann beruhigt ist. Und diese Ayah weist darauf hin, dass der Iman erstens einmal im Herzen ist. Und wenn das Herz recht geleitet ist, dann sind auch die Extremitäten recht geleitet. Da sind die Körperteile alle recht geleitet. Denn die Handlung beginnt schon im Herzen, ja. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt im Körper ein Stück Fleisch, wenn es gut ist, dann ist auch der ganze Körper gut. Und wenn es schlecht ist, dann ist der ganze Körper schlecht. Und das ist das Herz. Alqama, rahimahullah, er ist ein Imam der Tabi'in und gehört zu den großen Tabi'in. Und wenn man sagt große Tabi'in oder kleine Tabi'in, dann bezieht sich das nicht auf die Körpergröße, groß und klein, sondern bezieht sich darauf, auch nicht mal auf das Alter, nur indirekt, sondern bezieht sich darauf, dass er viele oder wenige Sahaba, radiallahu anhum, getroffen hat. Zum Beispiel wissen wir vielleicht, dass Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah, man sagt über ihn, er hat ca. 200 Sahaba getroffen. Deswegen ist er ein großer Tabi'i. Ja? Und Alqama ist ebenfalls ein großer Tabi'i. Er sagte, als Auslegung zu diesem Vers, gemeint ist, dass jemandem ein Unglück widerfährt, es passiert einem etwas Schlechtes, und er weiß aber, dass diese Sache von Allah kommt. Also Allah hat sie bestimmt, und deswegen ist er zufrieden und ergibt sich. Denn wenn man weiß, dass ein Unglück von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt ist, und man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala für einen nur Gutes will, dann ist man überzeugt davon, dass auch wenn es einem jetzt schlecht vorkommt, dass es in Zukunft für einen gut sein wird. Und deswegen ist man damit zufrieden. Das ist das vollkommene Herz, das ist das vollkommene Herz, das Herz des vollkommen gläubigen Menschen. Und insofern, egal was ihn trifft, er ist damit zufrieden. Und ihr kennt ja die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls, dass der gläubige Mensch, egal ob ihn was Gutes trifft oder was Schlechtes trifft, also wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar und dann ist sowieso gut für ihn. Gutes und auch noch dankbar war. Und wenn etwas Schlechtes trifft, dann ist er geduldig und dann ist es ebenfalls gut für ihn, weil er geduldig gewesen ist. Okay. Deswegen, die beste Möglichkeit, dass man in diesem diesseitigen Leben auf dieser Welt nicht unglücklich wird, ist, dass man an Al-Qada und Al-Qadar glaubt, an die göttliche Vorherbestimmung glaubt. Und versucht sich immer daran zu erinnern, wenn es einem etwas Schlechtes passiert ist, dass diese Sache bestimmt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es einen Grund dafür gibt, einen guten Grund dafür gibt. Und wenn es nur der ist, dass du in diesem Moment daran denkst, dass Allah es bestimmt hat für dich, das bedeutet schon, dass du Iman hast an Al-Qadar und Al-Qadar. Und Allah sieht das. Und Allah weiß, was in deinem Herzen ist. Allah kennt das Innerste deiner Gedanken. Daraufhin hat der Autor rahimahullah ein Hadith überliefert, und zwar bei Sahih Muslim über Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt zwei Dinge, die die Leute in sich tragen, die Kufr sind. Das Anfechten der Herkunft und die Totenklage. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zwei Dinge, die die Menschen in sich tragen und Kufr sind, bedeutet nicht, dass sie deswegen Kuffar sind. Weil im Arabischen heißt es hier Kufrun, und das ist ein unbestimmter Artikel. Und es ist ein Unterschied, ob man sagt, der Kufr oder eine Form des Kufr, eine Art Kufr. Und wir wissen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Kufr der Aqida und ein Kufr in Bezug auf die Handlung, die man tut. Beispiel, wenn jemand zum Beispiel sich niederwerfen würde für jemand anderes, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist diese Handlung an sich Kufr. Aber wodurch tritt er dann erst aus dem Islam aus? Wenn er sich niedergeworfen hat für diese andere Person und auch gewusst hat, dass das Kufr ist. Und er macht es trotzdem. Ja? In diesem Moment erst tritt er aus dem Islam aus. Vorher nicht. Weil vorher kann es sein, dass er zum Beispiel im Koran gelesen hat, dass die Engel Sujud gemacht haben für Adam. Und da hat er gedacht, ja, wenn die Engel das gemacht haben für Adam, und Allah hat es den Engeln gesagt, der kann ja nicht Kufr sein. Kann sein, die Engel machen Kufr, das kann ja nicht sein. Ja? Insofern, es kann also sein, dass er es auch in Unwissenheit getan hat. Und dann liest er ein bisschen weiter, Surat Yusuf, findet er, dass die Leute Sujud gemacht haben für Yusuf. Ja, alayhi salam. Oder er findet, dass Yusuf am Anfang der Surah hat einen Traum gehabt, dass die Planeten Sujud machen für ihn. Okay. Insofern, und es war ein Prophet, also wie dem auch sei, und dieser Traum hatte eine Deutung gehabt, die am Ende dann aufgelöst wurde. Aber wie gesagt, es kann also sein, dass die Person aus Unwissenheit diesen Kufr begangen hat. Ja? Und wie dem auch sei. Deswegen, es gibt einen Unterschied zwischen Kufr der Handlung und Kufr im Herzen. Oder Kufr, der große Kufr und der kleine Kufr. Es gibt einen Unterschied zwischen den zwei Sachen. Das ist der erste Sache. Und hier ist auch eindeutig der kleine Kufr gemeint. Und der große Kufr ist nicht hier gemeint, sondern in anderen Sachen, wie zum Beispiel sagte Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ich lese erstmal den arabischen Teil vor, بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك والكفر ترك الصلاة فإنه هاهنا أتى بأل الدالة على الحقيقة فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة بخلاف مجيء كفر Kufr nakiratan, fala yadullu ala al-khuruji ala al-islam. Und zwar sagt er, rahimahullah, und ich brauche das nicht wortwörtlich übersetzen, was geht einfach nur darum, dass er gesagt hat, ihr kennt ja den Hadith des Propheten, den er gesagt hat, der Unterschied oder zwischen den Menschen und dem Kufr und Schirk ist das Gebet. ist das Gebet. Und in diesem Hadith sagte er, zwischen dem Menschen und dem Schirk oder und dem Kufr. Das heißt, der Kufr schlechthin, der große Kufr und der große Schirk, ja, ist die Unterlassung des Gebets. Deswegen war dieser Hadith ein Beweis wofür, dass wenn man nicht betet, dass man eben kein Muslim ist. Ja. Aber in diesem Hadith, den wir jetzt gerade eben angeschaut haben, es gibt zwei Eigenschaften, die die Menschen in sich tragen, die Kufr sind, damit ist der kleine Kufr gemeint und nicht der große Kufr gemeint, aus den Gründen, die wir vorhin also erwähnt haben. Erstens einmal das Anfechten der Herkunft. Das Anfechten der Herkunft, das heißt, dass man jemandem irgendwie schlecht macht aufgrund seiner Herkunft, wo er herkommt. Einfach, ja. Das ist eine Art Kufr. Das ist eine Art Kufr, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es so bezeichnet in diesem Hadith, wo es sahih Muslim. Und ihr seht den Zusammenhang, wenn man mit seiner Herkunft nicht zufrieden ist oder jemand anderes angreift aufgrund seiner Herkunft, dann ist es eine Art Unzufriedenheit mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Okay? Und zweitens, der Hadith geht weiter, وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ, und auch die Totenklage. Die Totenklage ist dieses laute, übertriebene Weinen, damit die Leute denken, oder damit die Leute sehen, dass man wirklich traurig ist über diesen Toten, und indem man also Wehklage macht, nennt man Wehklage oder Totenklage oder wie auch immer man das nennt. Ja? Und diese Art, traurig zu sein, ist übertrieben und beweist, dass diese Person nicht zufrieden ist und also schon gar nicht zufrieden ist mit dem, was Allah bestimmt hat, und auch gleichzeitig, dass diese Person nicht geduldig ist in Bezug auf das, was Allah bestimmt hat. Ihr kennt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hat einmal eine Frau gesehen, die beim Grab war, und dann hat er ging an ihr vorbei und dann sagte er zu ihr, dass sie geduldig sein soll, und dann antwortete sie ihm und sagte, du weißt ja gar nicht, was mir passiert ist. Und dann später hat sie dann erfahren, dass es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war. Das wusste sie nicht. Und sie kam dann zu ihm und sagte, oh Gesandte Allah, ich wusste gar nicht, dass du das bist. Und dann sagte er sinngemäß, das ist sowieso zu spät, denn geduldig muss man im ersten Augenblick sein. Ja, im ersten Augenblick sein. Und nicht erst hinterher. Hinterher ist einfach, weil hinterher hatte ich dann die Geduld. Also hinterher ist dann die Traurigkeit nicht mehr so groß. Und hinterher hat man gesehen, dass es der Prophet war. Das heißt, man hat Zeit gehabt, sich zu besinnen. Wie dem auch sei, das ist natürlich nicht das damit gemeint. Ja. So. Die Leute, die nicht zufrieden sind, oder die Leute, die, Entschuldigung, die Leute, denen etwas Schlechtes passiert, ein Unglück passiert, ein Unheil passiert, eine Katastrophe passiert, die sind von verschiedenen Stufen. Ja? Die Leute sind nicht alle gleich. Die Schlimmsten, das sind diejenigen, die zornig werden, indem sie zum Beispiel mit Allah subhanahu wa ta'ala zornig werden und unzufrieden sind damit, was Allah bestimmt hat. Und das führt zweifellos zum Kufr. Das führt zweifellos zum Kufr. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, lesen wir mal auf der Seite 333 in Surat al-Hajj im 11. Vers. Allah sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Und unter den Menschen gibt es Menschen, der Allah nur am Rande dient. Also das ist der Islam, und das ist der Kufr, ja. Und er bewegt sich immer so hier am Rand. Man sagt ihm, weiß nicht, er macht immer so zweifelhafte Dinge, die nicht klar sind, ob halal und haram, manchmal halal, manchmal haram, aber er geht nicht in diesen Kreis des Islam in die Mitte, er will unbedingt am Rand sein. Seine Belohnung ist, dass er dann auch im Jenseits am Rand sein wird. Also das ist das Problem bei der Sache. Wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt. Doch wenn ihn eine Versuchung trifft, eine Fitna trifft, eine Prüfung trifft, ein Unheil trifft, macht er eine Kehrtwende. Also dreht er sich vom Islam ab und geht weg. Er verliert das Diesseits und das Jenseits. Das ist der deutliche Verlust. Was verliert er im Diesseits? Mindestens eine Sache, und zwar, dass er beruhigt ist. Der erste war beruhigt, der zweite ist nicht mehr beruhigt, weil er unzufrieden ist. Und das Jenseits verliert er auch, weil er unzufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er aus dem Islam rausgegangen ist. Und das ist eine Sache, die zeigt sich bei vielen Leuten. Und deswegen darf man nicht sagen, jeder, der aus dem Islam austritt, der war gar kein Muslim oder so etwas. Nein, ach, vielleicht der war Muslim, aber sein Iman war nicht gefestigt oder hatte bestimmte Sünden, von denen er sich nicht getrennt hat, und deswegen betrüft ihn Allah durch dieses Unheil und er hat die Prüfung nicht bestanden, deswegen ist er wieder draußen. Ja. Und Allah SWT ist nicht ungerecht. Allah SWT ist nicht ungerecht. Hätte er die Prüfung bestanden, wäre sein Iman gefestigt. Und das ist ja eine Sache, die er mit sich selbst auszumachen hat. Ja. Das war die erste Art, wie Leute umgehen mit dem Unheil. Die zweite Art ist, manche haben Geduld. Und Geduld ist an sich, schmeckt überhaupt nicht und ist unangenehm. Aber das Ergebnis von Geduld ist, wie man sagt, also immer gut. Das Ergebnis von Geduld ist immer gut. Und selbst wenn es nur ein gutes Ergebnis gibt, und zwar, dass man sich geübt hat in Geduld, so dass wenn etwas nochmal passiert, dann wird man jedes Mal immer geduldiger und hat, ist standhafter. Und der Iman ist es dann, der einen davon abhält, unzufrieden zu sein mit dem, was Allah bestimmt hat. Drittens, die dritte Art von Leute, denen ein Unglück passiert, sind diejenigen, die zufrieden sind mit dem, was Allah bestimmt hat. Das bedeutet was? Das bedeutet, solch eine Person, egal ob ihr etwas Gutes passiert oder etwas Schlechtes passiert, er ist in beiden Fällen zufrieden mit dem, was Allah bestimmt hat. Auch wenn er vielleicht traurig wird, aufgrund dessen, was passiert ist. Denn wir haben ja im Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das beste Beispiel. Als sein Sohn Ibrahim starb, war er traurig und weinte, aber er sagte nichts, was Allah unzufrieden macht. Und er sagte ganz klar, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass er traurig geworden ist. Aber er sagte, wir sagen nur Dinge, die Allah zufriedenstellen. Und zu den besten Dingen, die man sagen kann, wenn einem etwas Schlechtes passiert, gehört, dass man sagt, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wir gehören Allah und wir werden auch wieder zu ihm zurückkehren. Und dass man dann sagt, Allahumma khlufni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khayran minha. Das heißt, oh Allah, belohne mich für mein Unglück und gib mir stattdessen etwas Besseres. Ja, ihr kennt ja das Salama, radiallahu anha, hat ja diesen Hadith gesprochen und dann hat sie einen besseren Ehemann bekommen als Abu Salama und das war eben dann der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Diese Person, die immer zufrieden ist mit dem, was Allah bestimmt hat, die ist nicht deswegen zufrieden, weil sein Herz tot ist und deswegen er nicht mehr unzufrieden wird, sondern er ist sich eben, wie gesagt, bewusst und weiß, weil er den Koran verstanden hat und weiß, dass egal was Allah für dich bestimmt hat, am Ende, wenn du gläubig bist, war es besser für dich. Wir haben ja den Hadith vorhin erwähnt. Egal was den Gläubigen trifft, etwas Schlechtes oder etwas Gutes, in der einen Sache muss er geduldig sein, dann ist es gut für ihn, in der anderen Sache muss er dankbar sein, dann ist es auch wieder gut für ihn. Insofern sieht man, liebe Geschwister, dass man in diesem Leben nur zufrieden sein kann, wenn man Iman hat an das Jenseits. Viertens, das ist die höchste Stufe, das ist sogar, wenn jemand dankbar ist. Wenn jemand dankbar ist, selbst wenn ihm etwas Schlechtes passiert ist. Und das sind die dankbaren Diener Allahs. Wie kann man dankbar sein, wenn einem etwas Schlechtes passiert ist? Sagt man dann, danke Gott, dass du mir diese schlechte Sache gegeben hast? Das ist nicht gemeint damit. Sondern, wenn jemandem etwas Schlechtes passiert, dann soll er sich einmal umgucken, kurz mal eine Minute drüber nachdenken. Und wissen, und dann wird er auf die Idee kommen und merken, dass es andere Leute gibt, denen es noch viel schlechter geht als ihm selbst. Und dadurch wird er dankbar Allah gegenüber, dass Allah ihm nur diese kleine Strafe gegeben hat. Im Vergleich zu dem, was er alles an schlechten Sachen gemacht hat, hat Allah ihn nur geprüft in Bezug auf zum Beispiel einmal eine Erkältung oder etwas anderes. Ansonsten gibt es andere, die noch viel, viel schlimmer sind, dran sind als man selbst. Und darum, und das hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und er hat uns beigebracht, dass wir immer gucken sollen auf die Leute, die unter uns sind und nicht auf die Leute, die über uns sind. Denn dadurch wird man also dankbarer. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns beigebracht. Wieso ist er auch dankbar, wenn er etwas Schlechtes trifft? Weil er weiß, dass egal was ihn trifft an schlechte Sachen, dadurch werden seine Sünden weniger. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوك يشاكها. Egal was den gläubigen Menschen trifft an Sorgen oder Leiden, egal was, dadurch werden ihm Sünden vergeben. Selbst wenn er von einer, selbst wenn er von einem Stachel gestochen wird. Ja. Des Weiteren, liebe Geschwister, erwähnt der Autor im gleichen Kapitel einen Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim, überliefert über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, und Abdullah ibn Mas'ud schreibt diesen Hadith dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Laysa minna man darab al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliya. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Folgende Leute gehören nicht zu uns. Jemand, der die Backen schlägt, die Kragen zerreißt und Bittgebete der Jahiliya spricht. Was ist damit gemeint? Ganz einfach, liebe Geschwister, es gibt manche Leute, die in ihrem Wahn und in ihrer Traurigkeit und ihrer übertriebenen, also Traurigkeit, sich anfangen zu schlagen auf die Backen oder anderswo aufgrund dieses Unglückes, und solche Leute, mit denen will der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts zu tun haben, sagen, die gehören nicht zu uns. Oder jemand, der die Kragen, die Hemdkragen, einfach nimmt sein Hemd und dann reißt er sein Hemd aus Wut, weil ihm etwas passiert ist, solche Leute gehören auch nicht zu uns. Oder jemand, der Ausdrücke verwendet, so wie die Leute in der vorislamischen Zeit es gemacht haben und Sachen gesagt haben, wenn jetzt etwas Schlechtes passiert, sagt zum Beispiel: Oh, wehe mir, ja, oder wäre ich doch gestorben oder irgendetwas in dieser Richtung, ja. Das sind Beispiele, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Ansonsten gibt es viel, viel mehr Beispiele, als er erwähnt hat. Und er gibt uns diese drei, damit wir wissen, was er damit meint. Und er meinte auf keinen Fall nur diese drei, sondern es gibt genauso Leute, die meinetwegen einen Teller nehmen und zerstören, oder ein Glas nehmen und eine Tasse nehmen oder etwas werfen oder Essen hinschmeißen oder all diese Sachen, die Leute tun, wenn sie wütend sind. Und diese Sachen gehören zu den großen Sünden, Al-Kaba'ir. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich davon losgesprochen und will mit so einer Person nichts zu tun haben. Und damit ist also nicht gemeint, wenn zum Beispiel ein Vater seinen Sohn auf die Backe schlägt, was er nicht tun darf, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man ins Gesicht schlägt. Aber das ist nicht in dem Hadith jetzt gemeint an sich. Ansonsten natürlich darf man natürlich auch nicht ins Gesicht schlagen. Anas radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dieser Hadith, den wir jetzt anschauen werden, ist bei At-Tirmidhi überliefert, und At-Tirmidhi sagte, dass der Hadith Hasanun Gharib ist. Er ist aber insgesamt sahih. Er ist aber insgesamt sahih, weil er über verschiedene Überlieferungswege überliefert worden ist, und Allah weiß am besten Bescheid. Und zwar sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wenn Allah für seinen Diener etwas Gutes will, dann sorgt er dafür, dass er schon im Diesseits bestraft wird. Und wenn er für seinen Diener etwas Schlechtes will, dann bestraft er ihn nicht für seine Sünde im Diesseits, sondern erst entlohnt er ihn für diese Sünde Yawm al-Qiyamah, am jüngsten Tag. In diesem Hadith, der Hadith ist glasklar, da brauchen wir nicht lange darüber diskutieren, jeder von uns hat ihn verstanden, aber ein paar Punkte müssen wir trotzdem dazu erwähnen. Erstens einmal, Allah sagte auf der einen Seite, wenn er etwas Gutes will für einen Diener, und auf der anderen Seite, wenn er etwas Schlechtes will für einen Diener. Wir wissen, dass egal was Allah subhanahu wa ta'ala will und bestimmt, es ist gut. Und wenn es nur die Gerechtigkeit ist, bezüglich den Sünder, ja, dass Allah sagte, also im Hadith heißt es, wenn Allah für seinen Diener etwas Schlechtes will, heißt es, dass das, was Allah will, schlecht ist an sich? Nein. Sondern, es ist vielleicht schlecht für den Diener. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala, was er bestimmt an sich, ist immer gut. Weil es mindestens gerecht ist, oder, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel für einen gläubigen Menschen im Diesseits eine Strafe will, dann will er praktisch für diesen Menschen etwas Schlechtes im Diesseits, aber es ist an sich gut für ihn, weil er seine Sünden dadurch vergeben bekommt und Yawm al-Qiyamah kommt er und hat dann keine Sünden mehr. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. Der gläubige Mensch wird so lange geprüft von Allah dem Erhabenen, bis er eines Tages Allah antrifft und er auf ihn lastet keine Sünde mehr. Ja? Insofern, diese schlechte Sache für ihn, diese Strafe im Diesseits, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas Gutes bezeichnet. Er sagte, wenn Allah für seinen Diener etwas Gutes will, dann sorgt er dafür, dass er schon in Diesseits bestraft wird. Also hat er die Strafe etwas Gutes bezeichnet. Und ich denke, die Sache, also ist klar, was damit gemeint ist. Und was darauf auch das hinweist, ihr kennt vielleicht die Geschichte von, ich gehe nicht darauf ein, ich sage es nur für diejenigen, die es wissen, und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Geschichte, wo ein Mann und eine Frau sich, also der Mann, der seine Frau Zina bezichtigt hat, und dann mussten sie vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam beide schwören, das nennt man Mula'ana, und dann darin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu beiden jeweils, also warnte er sie zu schwören und dabei zu lügen, und er sagte, inna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah, er sagte, die Strafe des Diesseits ist einfacher und leichter als die Strafe des Jenseits. Der Hadith ist bei Muslimen mindestens überliefert. Aber es gibt noch eine dritte Sache, die besser ist als die zwei, und zwar indem Allah dir deine Sünden vergibt. Ja, das ist besser als dass du bestraft wirst im Diesseits, sondern dadurch wirst du nicht bestraft im Diesseits und nicht bestraft im Jenseits und wirst sogar noch belohnt dafür, dass du Allah um Vergebung gebeten hast. Ja, auf jeden Fall ist das die dritte Art und ist die beste. Wie Allah subhanahu wa ta'ala einen bestraft im Diesseits, kann auf verschiedene Arten und Weisen geschehen. Und die schlimmste überhaupt, die schlimmste Art, wie Allah einen Menschen im Diesseits bestraft, ist eben nicht, dass er einen Geliebten verliert oder sein Vermögen verliert oder etwas anderes, sondern die schlimmste Strafe überhaupt, die es gibt im Diesseits, ist, dass Allah dich prüft in Bezug auf deine Religion. In Bezug auf deinen Iman. Prüft im Sinne von, damit meine ich, dass er dich prüft und die Prüfung nicht bestehst. Und das merken nur die Leute, die wirklich Verstand haben. Das merken nur die Leute, die wirklich Verstand haben. Ein Beispiel dafür, wie jemand von Allah geprüft wird in seiner Religion, die Prüfung nicht besteht, ist jemand, der eine Sünde begeht und die Sünde wieder begeht und wieder begeht und wieder begeht, und am Ende denkt er, diese Sünde ist ja gar nicht so schlimm. Das ist eine tatsächlich eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Fitna für seine Religion, denn wenn er dann eines Tages auch noch diese Sünde als etwas nicht so Schlimmes betrachtet und dadurch dann die Sünde begeht, weil er denkt, das ist sowieso nicht so schlimm, dann begeht er also immer schlimmere Sünden, und ihr wisst, dass die kleinen Sünden sind die Boten der großen Sünden, die großen Sünden sind die Boten des Kuffers. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Allah sagte zu seinem Propheten, Surat al-Ma'idah, Vers 49, wenn sie sich abwenden, so wisse, dass Allah sie durch manche ihrer Sünden nur treffen will. Es gibt aber auch andere Strafen, und zwar, dass man krank wird, seelisch oder körperlich, oder dass man durch seine Familie bestraft wird, indem man sie verliert oder indem sie krank werden, oder indem man sein Vermögen verliert, indem es weniger wird oder ganz weggeht, und so weiter und so fort. Und die Sachen sind, denke ich, uns allen bekannt. Was wir daraus lernen, ist, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen prüft, dürfen wir nicht unzufrieden sein, sondern sollen damit zufrieden sein, denn die Strafe, die uns in diesseits trifft, egal was es ist, wird einfacher sein als die Strafe, die uns an einem Tag trifft, an dem die Sonne so nahe an die Köpfe der Menschen sein wird, sodass wir, dass nur denen gut ergehen wird, die im Schatten Allahs sein werden. Angenommen, jemand hat keine Sünden und trotzdem passiert ihm eine schlechte Sache. Wie können wir das vereinbaren mit dem, was bis jetzt erwähnt worden ist? Ganz einfach. Die Antwort ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch die gläubigen und guten und rechtschaffenen Menschen prüft, die keine Sünden begehen. All diese Menschen prüft er trotzdem. Warum? Damit er sieht, ob sie wirklich geduldig sind, und damit er ihre Stufen erhöht und damit sie die also geduldig sind und die Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht aufgeben und sogar die Hoffnung auf Belohnung nicht aufgeben und dadurch von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden. Deswegen darf auf keinen Fall jemand sagen, wenn ihm etwas Schlechtes trifft und er hat keine Sünde begangen, darf auf keinen Fall sagen, warum ist mir das passiert, ich habe sogar keine Sünde begangen. Denn das ist so, wie wenn du dich selbst reinsprechen willst. Reinsprechen tut nur Allah. Dich selbst sprichst du nicht rein. Ja? Denn es kann sein, du hast eine Sünde begangen und du weißt nur nicht davon Bescheid. Oder du hast es vergessen. Weil du dachtest, dass Allah deine Sünde schon vergeben hat, die du begangen hast. Aber hat sie gar nicht vergeben. Könnte sein. Wer weiß. Und das beste Beispiel dafür ist was? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er ist der gottesfürchtigste Mensch gewesen, den wir kennen. Und trotzdem sagte er, sallallahu alaihi wasallam, im Hadith bei Bukhari und bei Muslim, dass er, wenn er krank ist, alaihi salatu wasalam, dann leidet er so viel, wie zwei Menschen normalerweise leiden. Und dies ist mit Sicherheit keine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern dies ist, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam die höchsten Stufen überhaupt erreicht, die man erreichen kann. Und auch ihr wisst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er im Sterben lag, kurz vor seinem Tod, als Abdurrahman ibn Abi Bakr, also der Sohn von Abu Bakr, radiallahu anhuma, eingetreten ist bei Aisha, der ist praktisch der Bruder von Aisha, und er hatte einen Miswak in der Hand, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nur mit seinen Augen auf diesen Miswak geschaut, und Aisha radiallahu anhu hat schon verstanden, was er will, und sie sagte, soll ich dir diesen Miswak geben? Und dann hat sie ihn von ihrem Bruder bekommen, und sie hat ihn ihrem Mann, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, gegeben, und dann hat er sich damit seinen Mund so gründlich gereinigt. Sie sagte, ma ra'aytuhu stanna istinanan ahsana minhu. Ich habe niemals gesehen, dass er seine Zähne besser gereinigt hat als in diesem Moment. Und danach hat er nach oben geschaut, und dann ist er in diesem Moment ja auch gestorben. Insofern sallallahu alaihi wasallam hat also seine guten Taten verrichtet, obwohl es ihm schlecht ging, und unser einer würde vielleicht nicht einmal daran denken, eine Sunna zu praktizieren, wenn er gerade gleich ein paar Minuten sterben wird, was er natürlich nicht weiß, aber dementsprechend geht es ihm natürlich. Erstens lernen wir daraus, dass wenn einem etwas Schlechtes passiert, dann werden einem dadurch Sünden vergeben, und zweitens wird man auf die höchsten Stufen der Geduldigen erhöht, denn ihr wisst ja, Allah sagt im Koran, dass den Geduldigen wird ihre Belohnung ausgehändigt, ohne zu berechnen. Als letzten Hadith erwähnt der Autor, rahimahullah, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Inna عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Dieser Hadith, den ich jetzt gleich vorlesen werde, ist bei At-Tirmidhi überliefert. At-Tirmidhi selbst, rahimahullah, sagt, der Hadith ist Hasan und Gharib. Und Ibn Majah hat ihn auch überliefert. Und er ist aufgenommen worden von Sheikh al-Albani in As-Silsila As-Sahiha. Und insofern ist er ein authentischer Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die gewaltige Belohnung kommt von der gewaltigen Plage. Und wenn Allah, der Erhabene, ein Volk liebt, dann prüft er es. Wer davon dann zufrieden ist, der wird Zufriedenheit bekommen. Und wer dann unzufrieden ist, der wird dann den Zorn bekommen. Oder wer unzufrieden oder wer zornig ist, der wird dann eben auch Zorn bekommen. Dieser Hadith ist, denke ich, auch klar zu verstehen. Trotzdem gucken wir uns an noch einmal. Allah sagt, der Prophet Sassam sagte, die gewaltige Belohnung kommt von der gewaltigen Prüfung. Das heißt, je schwächer man geprüft wird, desto schwächer ist auch dann die Belohnung. Yawm al-Qiyamah. Oder je stärker man geprüft wird, desto stärker wird auch die Belohnung Yawm al-Qiyamah sein. Und wenn Allah Leute liebt, dann prüft er sie. Wie prüft er sie? Wie wir gesagt haben, durch zum Beispiel Krankheiten, durch das Sterben von Leuten, die man liebt, oder indem Allah prüft, einen prüft, indem er zum Beispiel, wie hat er die Muslime geprüft? Und wie hat er die Sahaba geprüft? Indem er noch mehr Verse herabgesandt hat, noch mehr Bestimmungen herabgesandt hat, noch mehr Regelungen herabgesandt hat, noch mehr Befehle, ihr müsst dies tun, ihr dürft dies andere nicht tun. Und deswegen sagt er Allah, Fasbir li hukmi rabbik. Übe Geduld in Bezug auf das Urteil deines Herrn. Egal was Allah geurteilt hat, befohlen hat, du musst geduldig darüber damit sein. Und genauso eine Person, die in den Islam eintritt, Allah subhanahu wa ta'ala prüft ihn ab jetzt, ob sein Iman wirklich wahr ist, ja, indem er schrittweise liest den Koran, liest neue Befehle, liest neue Hadithe und plötzlich merkt er, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Und ob er das dann umsetzt oder nicht umsetzt. Das sieht man dann natürlich. Dann, liebe Geschwister, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer dann zufrieden ist mit dieser Prüfung, die Allah ihm gegeben hat, der wird auch Zufriedenheit erlangen im Jenseits. Und wer unzufrieden ist, der wird den Zorn bekommen. Wer zornig wird dadurch, durch die Prüfung, der wird auch den Zorn bekommen. Und hier sehen wir, das sind die zwei Extremen, von denen wir gesprochen haben. Obwohl der Gelehrte noch eine dazu erwähnt hat. Er hat die Dankbarkeit noch dazu erwähnt. Aber auf der einen Seite die Zufriedenheit, auf der anderen Seite die Unzufriedenheit, der Zorn. Und dazwischen haben wir gesagt, gibt es natürlich auch Leute, die geduldig sind. Ja, das sind die zwei Extremen. Und in der Mitte befinden sich vielleicht die meisten Menschen, Allah weiß am besten Bescheid, oder die wenigsten. Wie dem auch sei, aus diesem Hadith lernen wir ebenfalls, dass das Zufriedensein eine Eigenschaft Allahs ist. Und das Zornigsein ist ebenfalls eine Eigenschaft Allahs. Sie gehören zu den Eigenschaften seiner Taten. Das bedeutet, sie hängen von seinem Willen ab. Das bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt, dann liebt er dich. Und es kann sein, dass er dich morgen nicht mehr liebt. Und dass er morgen mit dir zürnt. Und übermorgen mit dir wieder zufrieden ist. Also die Sachen hängen ab von was? Von der Ursache. Deswegen sagt man immer, ein Urteil hängt wovon ab? Oder ein Urteil gilt so lange, wie die Ursache da ist. Das heißt, solange du ein Sünder bist, wird Allah mit dir unzufrieden sein. Und solange du gute Sachen tust, wird Allah mit dir zufrieden sein. Deswegen sind dies zwei Eigenschaften Allahs, wie gesagt, Eigenschaften seiner Taten, die von seinem Willen abhängen. Die von seinem Willen abhängen. Und wir schreiben Allah subhanahu wa ta'ala diese Dinge so zu, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie im Hadith erwähnt hat. Und deswegen erwähnen wir sie genauso, wie er es erwähnt hat. Aber man sei gewarnt davor, dass man denkt, dass Allahs Zufriedenheit irgendwie der Zufriedenheit eines Menschen gleicht oder dass Allahs Zorn ähnlich ist wie der Zorn eines Menschen. Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Deswegen, wir dürfen nicht Allah subhanahu wa ta'ala, weder ihn noch seine Eigenschaften noch seine Taten, vergleichen mit denjenigen von den Geschöpfen. Und auch nicht dürfen wir fragen, wie ist Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden? Was bedeutet es, dass er zornig ist? Ja? Wie ist die Wirklichkeit dieser Eigenschaft? Das wissen wir nicht und das dürfen wir auch nicht hinterfragen. Denn wenn wir uns auf diesem Weg begehen, dann begehen wir Fehler, wie zum Beispiel manche Leute begangen haben. Und zwar haben manche Gelehrte gesagt, sie haben gesagt, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Allah liebt zum Beispiel die Gläubigen, zum Beispiel, dann bedeutet es, Allah wird die Gläubigen belohnen. Sie sagen, die Liebe bedeutet zu belohnen und die Zufriedenheit bedeutet, dass Allah also jemanden belohnen will. Ja, das sagen wir nein. Das ergibt sich mit Sicherheit daraus. Aber die Eigenschaft, dass Allah liebt und dass Allah zürnt, ist eine Sache, die wirklich so ist und die wir Allah genauso zuschreiben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.